im Arm die Kennerin der Gifte. Mit dem Grund aber, mit der den zerstückten Bruder im Arm die Kennerin der Gifte. Thank you. Thank you. Thank you. Olamsker Chaussee 3. Teil 5, der Findling. Das Duell. Wolokolamsker Chaussee 2. Wolokolamsker Chaussee 1. Russische Eröffnung. Wolokolamsker Chaussee römisch 4. Die Musik der Texte und die Textur der Musik werden zu Verhältnissen komponiert, in denen sich das entzündet, was die unseren erhält. Alexander Kluge spricht vom Politischen als Intensität alltäglicher Gefühle. Oder anders, sie konditionieren das Bewusstsein, das teilhat an der öffentlichen Angelegenheit. Oder, ob das gebrochene Selbstbewusstsein spricht, so Heiner Müller, oder das Geflickte, vor dessen Zerstörungspotenzial Hegel gewarnt hat, macht einen Unterschied. Vielleicht ist der Bruch die Reife. Was nicht gebrochen wird, kann nicht geerntet werden. Es geht um die Auseinandersetzung mit dem, was sich nicht erledigen lässt. Zeitraum, der Augenblick der Wahrheit, wenn im Spiegel das Feindbild auftaucht. Wolokolamsker Chaussee 1. Russische Eröffnung!